Türe einer unscheinbaren Mietwohnung in der Nähe von Stuttgart steht der Reporter einem kleinen, untersetzten, ja dicken Mann gegenüber, der ihn freundlich hereinbittet. Konrad Fischer bietet Kaffee an und verhält sich bei dieser ersten Begegnung wie immer, wenn er erst einmal einschätzen will, mit welchem Typ er es zu tun hat. Er lässt seinen Gast reden und der Reporter redet viel. Vor allem vom Hitler-Tagebuch, das er beim Sammler gesehen und in seinen eigenen Händen gehalten hat. Und vom Flugzeug, das kurz vor Kriegsende abgestürzt ist. Und dass er selbst in die DDR gefahren ist, zur Absturzstelle, um die Fakten zu überprüfen. Herr Fischer ergänzt die Erzählung lediglich um Details und weist sich damit als seriös, zuverlässig und bestens informiert aus. Ja, die Handschriften, die er für den Sammler besorgt hat, stammen zu einem großen Teil aus der abgestürzten Maschine. Auch das Tagebuch. Es ist eine reiche Quelle, auf die man da gestoßen ist. Ob es stimmt, fragt der Reporter, dass insgesamt 25 Tagebuchbände existieren. 27, korrigiert Fischer. Einen habe er dem Sammler geliehen, einige zusätzliche befinden sich ebenfalls im Westen, zwei davon in den USA, wo ein großer Verlag Interesse zeigt und 2 Millionen Dollar angeboten hat. Das macht den Reporter nervös. Er ist, sagt er, selbst im Auftrag eines großen deutschen Verlages hierher gekommen, um die Tagebücher zu kaufen, und fragt, ob Herr Fischer alle 27 Bände beschaffen kann. Die Antwort lautet ja. Es ist schwierig, aber machbar. Der Reporter will einen ersten Band sofort erwerben. Lieferung so schnell wie möglich. Als Kaufpreis, den er bereit ist zu zahlen, nennt er 150.000 D-Mark. Um seiner Offerte Nachdruck zu verleihen, legt er das Geld bar auf den Tisch. Herr Fischer setzt den Reporter in Kenntnis, dass es so schnell, wie er sich das vorzustellen scheint, nicht gehen wird. An das Tagebuch, das er dem Sammler geliehen hat, kommt er zurzeit nicht heran, denn der Mann ist im Urlaub. Einige weitere Exemplare sind bei einem Anwalt hinterlegt. Es wird ein paar Tage dauern, sie zu besorgen. Sobald er sie hat, wird er sich melden. Zurück in Hamburg stellt der Reporter eine detaillierte Rechnung über die Summe auf, die er für 27 Bände von seinem Verlag wird verlangen müssen. Einrechnend eine stattliche Provision, die ihn aus seinen erdrückenden Schulden befreien soll. Der Militarierhändler Konrad Fischer wird derweil wieder zu Konrad Kujau. Dem Mann, der mühelos und flüssig die Handschrift Adolf Hitlers zu imitieren weiß. Die soziale Tätigkeit hat nie und nimmer in ebenso lächerlichen wie zwecklosen Wohlfahrtsduseleien ihre Aufgabe zu erblicken, als vielmehr in der Beseitigung solcher grundsätzlicher Mängel in der Organisation unseres Wirtschafts- und Kulturlebens, die zu Entartungen Einzelner führen müssen oder wenigstens... Der zweite Band des Tagebuchs geht Konrad Kujau recht leicht von der Hand. Wenn der Reporter tatsächlich alle 27 Bände haben will, wird er sich ranhalten müssen, denn sie sind alle noch ungeschrieben. Was Kujau schließlich zu Papier bringt, ist eine Mischung aus Fakten, die er in der einschlägigen Literatur zusammensucht, vermischt mit Zitaten aus Reden und Schriften des Diktators, sowie selbst erfundene Banalitäten, wie sie jeder harmlose Zeitgenosse hätte notieren können. Der Spürhund verhandelt derweil ums Geld. 85.000 D-Mark, lässt er den Verlag wissen, wird jedes Tagebuch kosten. Zusätzlich noch einmal 200.000 D-Mark für das handgeschriebene Manuskript von Mein Kampf. Denn auch das hat Herr Fischer ihm angeboten. Insgesamt wird die Summe von 2,5 Millionen zu investieren sein. Der Verlag akzeptiert. Konrad Kujau kämpft sich derweil weiter durch die tagtäglichen Notizen des Führers. Zum Schreiben benutzt er alte Tinte, gibt sich ansonsten aber wenig Mühe, ausreichend betagtes Material zu verwenden, benutzt vielmehr Exemplare der gleichen Kladde, in die er schon das erste Tagebuch gekritzelt hat. Ist ein Exemplar fertig, befestigt er zur Versiegelung eine Schnur mit rotem Siegellack daran. In den Lack prägt er einen Adler, der auf einem Hakenkreuz sitzt. Anschließend versieht er die Klade mit einem zusätzlich aufgeklebten Papierstreifen der NSDAP-Reichsleitung. Diese Bücher sind Eigentum des Führers. Nur dem Führer persönlich oder einer vom Führer bestimmten Person auszuhändigen. München, den 9. August 1934, gezeichnet Hess, der Stellvertreter des Führers. Nachdem alles sorgfältig plombiert ist, bricht Kujau die Siegel wieder auf, damit keine Fragen aufkommen können, weshalb sich seine Fingerabdrücke in den Kladden befinden. Wirklich große Sorgen in Bezug auf eine mögliche Enttarnung macht er sich ohnehin nicht. Sollte bei den zu erwartenden Material- und Handschriftprüfungen die Fälschung auffliegen, schlüpft er einfach wieder in die Konrad-Fischer-Rolle und ist nichts weiter als der Händler, der die Bücher aus geheimen Quellen in der DDR besorgt hat. Dass ehrliche Arbeit niemals schändet, ganz gleich welcher Art sie auch sein möge. Am 13. Februar 1981, gut zwei Wochen nach dem ersten Treffen, erhält der Reporter die ersten drei Bände zum Stückpreis von je 60.000 D-Mark. Die Differenz zu den 85.000 D-Mark, die er dem Verlag für jeden Band in Rechnung stellt, behält er für sich. Als er die Kladden wenige Tage später der Verlagsleitung aushändigt, herrscht dort große Erregung. Während man durch die Seiten blättert, gelangt man schnell zu der Überzeugung, dass alles echt ist. Zweifel, ob es Tagebücher von der Hand Adolf Hitlers überhaupt geben kann, kommen nicht auf. Der Weg zu den innigsten Gedankengängen des Führers ist entdeckt. Die Freude ist groß, das Geld sitzt locker. Die Verlagsleitung weist ohne große Umschweife den nächsten Betrag für den Kauf weiterer Bände an. 1 Million D-Mark. Habe gestern in meiner Rede auch über die Jugend gesprochen und konnte feststellen, dass man allgemein meine Forderung begeistert aufnimmt, dass unsere Knaben und Mädchen mit 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen sollen und dort nun, wie so oft, zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen. Dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie wieder fort in die Partei und die Arbeitsfront. Der Reporter bedrängt Fischer so schnell wie möglich, neue Bücher herbeizuschaffen und will vertraglich festlegen, dass jede Woche ein neuer Band zu liefern sei. Doch das ist zu schnell für Fischer. Ein wenig mehr Zeit braucht er schon. Zunächst muss er ohnehin in die DDR reisen, um die Modalitäten für weitere Lieferungen zu organisieren. Zurück von dieser Reise berichtet er dem Reporter, wie die Transporte der Tagebücher fortan organisiert sind. Über einen eingeweihten Mitarbeiter einer DDR-Klavierfabrik. Die Tagebücher werden in den Instrumenten versteckt, immer nur 1 oder 2, um bei einer eventuellen Entdeckung nicht das gesamte Werk zu verlieren und so nach Westdeutschland geliefert. Im Überschwang des Geschichtenerfindens begeht Fischer dann einen Fehler, der das vorzeitige Aus seines großen Coups bedeuten könnte. Er behauptet, im Osten mit jemandem gesprochen zu haben, der den Feldmarschallstab Hermann Görings liefern könne. Der Reporter ist über alle Maßen erstaunt. Selbst ein Experte in Sachen Hinterlassenschaften des ehemaligen Reichsministers der Luftfahrt weiß er, dass dieser Stab sich seit langem in Hawaii befindet. Fischer übergeht diesen Einwand salopp und behauptet, das Objekt befinde sich bereits seit einiger Zeit nicht mehr dort, sondern in der DDR und er könne es bei Bedarf liefern. Der Reporter geht in Anbetracht der viel wichtigeren Frage nach der nächsten Tagebuchlieferung nicht weiter auf das befremdliche Angebot ein. Es erregt aber merkwürdigerweise auch nicht sein Misstrauen. Es macht ihn nicht einmal skeptisch. Und so vergibt er eine große Chance, Kujau auf die Schliche zu kommen. In den folgenden Monaten finden mehrere Übergaben von Kladden statt. Der Reporter zahlt jedes Mal 60.000 D-Mark pro Exemplar und liefert die Bücher anschließend an den Verlag. Für Konrad Kujau läuft dieses Geschäft so fantastisch, dass er beschließt, die Produktion zu erhöhen. Hat er bisher jeweils ein halbes Jahr pro Band abgehandelt, stellt er jetzt um auf vierteljährliche Fibeln. Die Anzahl der Tagebücher erhöht sich damit deutlich und gleichzeitig auch die Anzahl der jeweils fälligen 60.000 D-Mark. Der Reporter teilt die neue Entwicklung dem Verlag mit und hat keine Mühe, den bereits bewilligten Gesamtbetrag entsprechend nach oben zu korrigieren. Dann tischt er eine weitere Sensation auf. Der Führer hat auch eine Oper geschrieben. Eigenhändig. Wieland, der Schmied. Er könne sie besorgen. Und während den Beteiligten im Verlagshaus zu Hamburg immer klarer wird, dass man unzweifelhaft den Fund des Jahrhunderts gemacht hat, sitzt Konrad Kujau zu Hause über den Kladden und saugt sich weitere Details deutscher Geschichte aus den Fingern. 19.07.1940. Für die Verdienste um den Sieg der deutschen Waffen im Kampf für die Freiheit und Zukunft unseres Großdeutschen Reiches befördere ich den Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst von Brauchitsch zum Generalfeldmarschall, den Generalobersten von Rundstedt, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A zum Generalfeldmarschall, den Generalobersten Ritter von Leeb, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe C zum Generalfeldmarschall.